Bis gestern waren wir Freunde, jetzt hab ich ein Problem. Die letzte Nacht hat alles verdreht, du hast mich einfach flach gelegt. Ich mach für dich den Hampelmann. Der Tag ist fast am Ende und ich bin's langsam auch. Die letzte Nacht hat alles verdreht, du hast mich einfach flach gelegt. Ich mach für dich den Hampelmann, du wirst mich.